geboren und hasst einen anderen. Der Mensch lernt zu hassen. Er kann lernen zu lieben. Denn Liebe entspricht der Natur des menschlichen Herzens sehr viel mehr